Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0130 2911. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0130 2911. Ja, Leute, gestern ging es bei uns hier in der Sendung um das Thema Scham. Heute kann es um alles gehen. Offene Sendung, willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio 0130 2911. Die Telefonnummer und die Faxnummer 0130 11 51 22. Thomas ist der Erste heute Nacht und der ist 22 Jahre alt. Hallo. Hallo. Thomas, hallo. Hallo. Dein Thema. Ja, mein Thema ist... ziemlich krass. Mhm. Und zwar, es ist schwer darüber zu sprechen jetzt. Mhm. Fangen wir einfach mal irgendwie und irgendwo an. Ja, ich habe ziemlich Mist gebaut heute. Heute Abend. Das war gar nicht so lange her. Vielleicht ja, 2,5 Stunden. Mhm. Was hast du gemacht? Ja, ich bin heute Nacht, es ist gerade dunkel gewesen, bin ich hier bei uns in der Stadt durch eine Straße gefahren. Und auf einmal stand so ein betrunkener Mann vor mir auf der Straße. Er kam irgendwie völlig aus dem Nichts. Mhm. Und ich habe den mit dem Wagen erwischt. Mhm. Ja, das... Was heißt erwischt? Ja, vorne rechts bin ich mit dem Wagen ja praktisch vor seine Beine gefahren. Mhm. Was ist mit dem Mann passiert? Hast du das mitbekommen? Ja, das ist also eine Straße, an der rechts so ein Zwischenstraße und Bürgersteig ein Grünstreifen ist. Mhm. Mit so Sträuchern und Büschen drin. Und der Mann ist zur Seite gekippt in die Sträucher rein. Und ja, ich bin weitergefahren. Mhm. Und mir ist in dem Augenblick das, ja, quasi das Herz in die Hose gerutscht. Mhm. Bist du zu schnell gefahren? Nein, ich bin nicht zu schnell gefahren. Hast du Alkohol getrunken? Nein, ich war vollkommen nüchtern. Mhm. Und dann bist du nach Hause gefahren? Ich konnte es erstmal gar nicht fassen, was da passiert war. War völliger Schock erstmal für mich. Mhm. Und das dauerte auch ein paar Minuten, bis ich mich erstmal wieder richtig fassen konnte und bis ich gemerkt habe, was ich da überhaupt für Mist gebaut habe. Mhm. Und ich wollte dann erst nach Hause fahren, hab mir dann aber gedacht, wenn ihm jetzt wirklich was passiert ist, dann bist du dafür verantwortlich. Ich habe das dann erst so langsam kapiert, was überhaupt los war. Ja. Ich bin dann nochmal an diese Stelle gefahren. Das war dann ungefähr vielleicht eine Viertelstunde oder 20 Minuten später. Mhm. Aber da war nichts mehr, der Mann war nicht mehr da und jetzt weiß ich überhaupt nichts. Es kann natürlich sein, dass jemand gesehen hat und schon ein Krankenwagen dort war. Es kann aber auch sein, dass nichts weiter Schlimmes passiert ist und er aufgestanden ist und weggegangen ist. Ich hoffe eher Letzteres. Ne? Ist er so vor dein oder an dein Auto getorkelt? Also trägt er eigentlich die Schuld? Oder bist du unaufmerksam gefahren und hast letztendlich ihn erwischt? Bist zu nah an den G-Bereich gekommen? Ich weiß jetzt nicht, ob man da jetzt unbedingt sagen kann, dass er schuld ist. Ich meine, das war offensichtlich, oder für meine Begriffe zumindest offensichtlich, dass der betrunken war, der Mann. Ja. Weil er lief komisch. Ja. Und er stand auf einmal da. Ja. Er muss also praktisch vom Bürgersteig aus durch diese Büsche da auf die Straße gelaufen sein. Ja. Und es ist natürlich jetzt auch eine Macke am Auto vorne dran. Ja. Und das ist nicht mein Auto, sondern das Auto gehört auch meinem Vater. Und der weiß es jetzt auch noch gar nichts davon, weil meine Eltern sind gar nicht da. Thomas, warum bist du weitergefahren? Ich weiß es nicht. Das kann ich einfach nicht sagen. Vor was hast du da Angst gehabt? Ich konnte in dem Augenblick ja quasi überhaupt nicht denken. Mhm. Es war ja wirklich so leer, völlige Leere. Mhm. Und das, wie gesagt, das hat ein paar Minuten gedauert, bis ich mir im Klaren darüber gewesen bin, was ich da gerade für Mist gebaut habe. Mhm. Und dann dieses Gefühl zu haben, dass dem was passiert sein könnte und du bist dafür verantwortlich. Mhm. Und vor allen Dingen, wo vielleicht unter Umständen jede Minute wichtig ist, dass man Hilfe leistet. Was gedenkst du jetzt zu machen? Ich habe ja gerade schon mit einem aus deiner Redaktion gesprochen, der hat mir also nahegelegt, mich bei der Polizei zu melden. Mhm. Weil wenn jemandem wirklich was passiert ist und ich sage, dass ich unter Schock gestanden habe und jetzt erst begriffen habe, was ich da wirklich gemacht habe, vielleicht die beste Lösung, als wenn das vielleicht irgendjemand beobachtet hat, sich das Autokennzeichen notiert hat oder was weiß ich, und die melden sich morgen hier. Also ich kann das auch nur unterstreichen, dich heute Nacht noch bei der Polizei zu melden. Du hast richtig Mist gebaut, du hast Fahrerflucht begangen, du hast mit dem Leben eines Menschen gespielt. Man kann nur hoffen, dass vielleicht ist ja wirklich nichts Schlimmes passiert und er ist nach Hause getorkelt und hat auch nur einen Kratzer und weiß morgen von nichts mehr. Kann ja sein, wenn du Glück hast. Ja, aber darauf kann ich mich nicht verlassen. Nee, da kannst du dich nicht verlassen. Aber wenn du jetzt nichts tust und stillschweigst, machst du die Sache noch umso schlimmer, noch viel schlimmer. Ja. Also das ist der strafrechtliche Aspekt. Zudem die moralischen Bedenken, aber das schlechte Gewissen hast du ja nun, wie ich höre, selbst genug, ne? Ja, ja, das habe ich. Mhm. Das ist wirklich wahr. Und ich muss ja irgendwas machen, sonst... Sind deine Eltern zu Hause? Nein, meine Eltern sind heute Abend weg. Die kommen irgendwann in der Nacht wieder nach Hause. Mhm. Du hast Mist gebaut, Thomas. Ich muss meine Eltern noch irgendwie... Ja, natürlich. Du hast Mist gebaut, nun steh auch dazu und tu was, handel. Ruf an. Geh hin. Mir wird nichts anderes übrig bleiben. Mm, ja. Ich hoffe nur, kann nur hoffen, dass dem Mann wirklich nichts Schlimmes passiert ist und dass er aufgestanden ist und weitergegangen ist. Ja. Meldest du dich bei der Polizei? Ja, ich werde es machen. Okay. Thomas. Okay. Mach's gut. Ciao. Nochmal Kompliment an deine Sendung, ist wirklich gut. Danke, Thomas. Tschüss. Tschüss. Claudia, 24 Jahre alt. Ja, schönen guten Abend. Hallo. Hallo. Dein Thema, Claudia. Ja, wir hatten vorgestern schon deswegen gesprochen. Ich wurde dann auf die Warteschleife gelegt. Weiß ich nichts von. Ja, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, weiß ich nicht. Naja, ist egal. Auf alle Fälle, wie soll ich damit anfangen? Das ist immer so komisch. Mein Freund und ich, also beziehungsweise zuerst ich, habe so ein Bedürfnis gehabt, dass ich es auch mal mit einer Frau ausprobieren möchte. Mhm. Also du hast das Bedürfnis gehabt? Ja, ich. Erstmal du? Erstmal ich, ja. Weil eigentlich vorher hatte ich mit Frauen so gesehen gar nichts am Kopf. Ja. Es gab Frauen, die fand ich schön, da war ich weiß nicht, die habe ich angeguckt, die Wahnsinn, tolle Figur und Beine und hin und her, aber das war nichts. Aber dann, sagen wir jetzt durch die Stadt, dann gehe ich so an einigen Frauen vorbei, die haben eine Wahnsinnsausstrahlung, so eine richtige, so eine sexy Ausstrahlung halt. Ich weiß nicht, wo... Also du empfindest dann auch eine erotische Attraktion bei den Frauen. Ja. Ne? Also es geht weiter über das übliche, einfach schon jemanden attraktiv finden. Ja, ganz normal. Die Frau muss noch nicht mal schön sein. Sie hat einfach nur diese erotische Ausstrahlung. So, du hast... Die macht mich an. Und in dem Moment denke ich, Michael, warum bin ich jetzt nicht ein Mann? Ja, ja. Und jetzt habe ich so ein bisschen gebraucht, um meinen Freund dazu zu überreden und hin und her. Und er ist eigentlich auch ganz angetan davon. Also welcher Mann ist nicht angetan, von zwei Frauen verwöhnt zu werden? Also der Vorschlag geht in die Richtung, dass ihr euch dann noch eine Frau zu euch nimmt. Genau. Ne, und ihr zu dritt Spaß habt. Bitte? Ein Flottendreier. Ein Flottendreier, genau. So sagt man dazu. Jo. Also er ist nicht abgeneigt, kann ich gut verstehen. Er ist ja gut, das ist normal. Ja, ist normal. Und wir hatten jetzt auch, da gibt es ja so bestimmte Zeitungen, und da haben wir mal eine Annonce hingeschickt. Ja. Und da hat sich keiner gemeldet, denn wenn ich mir die Rubriken so angucke, da steht unter Paar sucht, stehen noch 100.000 Leute. Und dann ist ja klar, dass einige zu kurz kommen und das müssen wohl dann wohl wir gewesen sein. Obwohl wir haben keine konservative Anzeige, wir haben wirklich was Flippiges meistens. Ne? Von wegen rezeptfrei und bla bla bla. Und also die Annoncen waren bis jetzt immer ganz witzig, aber hat sich niemand gemeldet. Ja. Und wir finden es nicht so gut, uns auf eine Annonce zu melden, weil man weiß nie, ob das jetzt irgendwie der Nachbar von nebenan ist oder ein Bekannter oder mein Gott, vielleicht ist meine Lehrerin von damals oder so. Ja, ja, ja. Und ja, was wollt ihr jetzt machen? Ja. Eine Frau muss her, für euch. Ja, genau. Aber ich verstehe es so, dass es soll so eine rein sexuelle Geschichte sein, ein Abenteuer. Du willst es mal erleben mit einer Frau. Ja. Und ihr habt euch dann dazu entschlossen, dass ihr das gemeinsam gerne durchziehen wollt. Richtig. Wie wär's denn mit einem Swingerclub? Ja, wo gibt's sowas? Überall gibt's die. Ich kann ja jetzt ja keine lassen. Ich hab kein blasses Zimmer hier, ich bin am Arsch der Welt. Kauf dir mal die entsprechenden einschlägigen Zeitungen und die annoncieren ja überall. Ich meine, das ist jetzt eine Idee, ne? Von, ja. Ich meine, wenn ihr so drauf seid und so gepolt seid und das mal erleben wollt, warum nicht, ne? Es ist ja, mein Gott, wir wollen es auch nicht nur bei so einem One-Night-Stand lassen oder so. Ich meine, wenn das eine unheimlich nette ist, mhm. Dann können wir auch ganz normal so mit ihr so Freundschaft ja. weggehen ja, und das ist der, uns ja nicht nur rein auf sexuelle. Ja, das ist der übernächste Schritt, ne? Ihr müsst jetzt erstmal jemanden kennenlernen, eine nette Frau kennenlernen. Das ist klar. Und wenn das über die Annoncen nicht läuft oder ihr da müde seid, das noch weiter zu versuchen, dann gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder ihr geht wirklich in solche Clubs oder ihr sprecht einfach irgendwo eine Frau an, was? Die euch beiden gefällt. In einer Diskothek. Auf der Straße so, hallo, ja. Ich finde dich hip. Ja, oder in einer Diskothek, warum nicht? Na, also ich weiß nicht. Vielleicht kann ich ja jetzt so einen Anruf starten. Mein Gott, wer da jetzt zuhört und möchte es mal mit ein paar probieren, kann ich mal hier hinterlassen. Claudia, das mache ich nicht so gerne, weißt du vielleicht Nein, auch. Nein, um Gottes Willen. Sonst kommen wir hier in Teufels Küche und jeder will irgendwas und wir sind nur noch am Vermitteln. Das wäre meine, das war meine Idee. Und wenn es denn dazu kommt, dann hoffe ich, dass das eurer Liebe nicht schadet zwischen dir und deinem Freund. Nee, ne? Wir haben uns ja ganz genau überlegt. Ja, und wenn das abgeklärt ist, wünsche ich euch drei, oder euch beiden natürlich erstmal viel, viel Vergnügen dabei. Ne? Wie aufregend, du zum ersten Mal mit einer Frau im Bett. Wie spannend. Danke dir. Viel Spaß, alles Gute. Tschüss, Claudia. Und dir auch. Tschüss. Tschüss. Die haben Wünsche, die Leute, ne? Christian, 20 Jahre, hallo. Hallo, Jürgen. Hi. Hier ist Christian. Ja. Du hattest mal eine Sendung gemacht über Schulgeschichten. Ja. Ja, und da. Ist schon eine Weile her, ne? Ja, ist richtig. Irgendwann vorletzte Woche oder vielleicht noch länger. Länger, ich weiß nicht. Ist das ja. Da habe ich probiert durchzukommen. Das hat nicht ganz so funktioniert. Und zwar habe ich auch so eine Geschichte. Und zwar ging es da um unseren Sportlehrer, der gleichzeitig auch Religionslehrer gewesen ist. Oder immer noch ist. Und ich bin Anhänger von etwas härterer Musik, also. Heavy Metal und da sind die Covers nun mal nicht ganz so schön, wie sich das Religionslehrer vorstellt. Manchmal ziemlich krass, ne? Ja, das ist halt ziemlich krass, aber immerhin erlaubt, weil überall verkäuflich. Ja, klar, ja klar. Ja, und dieser gute Mensch dachte, dass ich mit diesem T-Shirt nicht am Sportunterricht teilnehmen durfte. Achso, das war auf dem T-Shirt drauf, das Cover. Ja, auf dem T-Shirt zum Beispiel von irgendeiner Band standen dann halt irgendwelche Skelette in Mönchskostümen. Ja, sowas, ja. Ja, und das war dem guten Mann dann wohl zu viel. Und du wolltest mit diesem T-Shirt in den Sportunterricht? Ja, Sportunterricht, klar. Ja, und dann, was hat er gesagt? Ja, erstmal hat er mich höflich darauf aufmerksam gemacht, dass er es nicht haben wollte. Und auf sowas kann ich absolut nicht, weil ich fühle mich da irgendwie dann eingeschränkt. Klar. Ja, ich habe es weiter angezogen und das schaukelte sich dann so weit hoch, dass ich halt nicht mehr am Sportunterricht teilnehmen durfte und somit auch die Note dann versaut war. Und das war wirklich dann dieses Cover mit dem Skelett? Das, alles, was irgendwie mit Heavy Metal und irgendwie halt antichristlich aussah. Also du hast da ein ganzes Sortiment von? Ja, ja, heute nicht mehr so, aber früher halt. Damit. Klar. So. Es geht aber noch weiter. Ja. Er macht das auch in normalen Unterrichtsstunden, also zum Beispiel in Vertretungsstunden. Oder da wird einem erstmal wirklich wird er aufmerksam, macht er einen darauf aufmerksam, dass man das nicht mehr anzuziehen hat. Und ja, danach ist man halt vom Unterricht ausgeschlossen, wohin dann noch die mündliche Note daneben geht. Das geht so einfach? Das ist das, was ich wissen wollte. Das glaube ich nicht. Das glaube ich auch nicht. Nee, das glaube ich auch nicht. Ich bin von der Schule seit 4 Jahren runter. Ich bin da am 8. oder so abgegangen, habe jetzt auch mittlerweile Lehre und alles zu Ende. Und eine Freundin von mir ist noch in der Schule und der gute Mensch macht das weiter. Am schlimmsten ist das, ich weiß nicht, ob ich die Band jetzt sagen darf, das ist ja, Bad Religion und die haben halt eben dieses durchgestrichene Kreuz. Darauf kann der gute Mensch überhaupt nicht. Absolut nicht. Und ja, der schikaniert, also ich glaube, ich war der Präzedenzfall und seitdem ist der... Christian, wehren die Leute sich denn nicht? Lassen die das mit sich machen? Gibt es keine Gespräche mit dem Direktor, mit Vertrauenslehrern und weiß ich was? Ja, Dutzend Gespräche. Auch meine Eltern haben Briefe hingeschickt. Also das wie alt war ich da damals, 13, 14, dass man sich nicht da irgendwo in meiner persönlichen Freiheit einschränkt. Ich meine, das sehe ich jetzt genauso. Damals habe ich drüber gelacht. Aber... Also der Mensch treibt weiter, sage ich jetzt auch mal wertend, sein Unwesen, indem er den Schülern das verbietet. Ja, richtig. Finde ich völlig beknackt, die sollen ihre Sachen anziehen, was sie wollen. Er kann ja auch mit einem T-Shirt rumlaufen, mit einem Kreuz drauf und niemand von euch hätte sich darüber beschwert. Genau. Ja, ich weiß, das passt in seine christliche Ordnung nicht rein und das ist einfach abstoßend und er würde es nicht mitmachen, dass ihm sowas... Also wie das rechtlich aussieht, weiß ich nicht. Ich weiß, es gab früher mal einige Diskussionen darüber, ob man politische Werbeaufkleber auf den Schultaschen mit rumtragen darf. Das war auch sehr umstritten. Ich weiß es in diesem Fall nicht. Ich bin aber ganz klar der Auffassung, dass man sich so etwas nicht bieten lassen sollte und dass man auf die Barrikaden gehen sollte und auf jeden Fall die höheren, nächsthöheren Instanzen ansprechen sollte, sprich Direktor, Schulrat oder Schulamt, weil das geht einfach nicht, sowas geht doch nicht, wo leben wir denn? Ja, das Ende vom Lied war halt dann, ich meine, ich war in mehreren Fächern schlecht, also das wäre nicht das ausschlaggebende Fach gewesen, aber dass man mir da soziale, soziales Fehlverhalten danach sagte. Mhm. Das stand im Zusammenhang mit diesen ganzen Sachen? Damit fing es dann halt so an. Ja. Also Sportunterricht, ich meine, ich bin nicht der Sportlichste, aber ich habe es eigentlich doch relativ gerne gemacht. Mhm. Und ich war eigentlich immer mit einer 3 oder einer 2. Also Christian, ermutige deine Freunde oder deine Freundinnen, die davon noch betroffen ist, sich da wirklich zu regen. Ja? Und finde ich jedenfalls, ich würde das machen, das nicht zu schlucken, hinzunehmen. Ja. Wir fordern T-Shirt-Freiheit. Ja, genau. Ne? So, ganz große Aktion. So wollen wir das machen. So. Christian. Ja. Ich wollte meiner Freundin, die heißt Angela, noch Danke sagen. Und ich habe sie ganz so lieb, ja? Okay. Dann tschüss, Christian. Schau du mir an. Rolf. 24 Jahre alt. Guten Morgen. Ja. Morgen. Ich habe es ja gestern schon probiert und wir haben uns gestern ja kurz unterhalten. Ich wollte jetzt eben... Wir haben uns unterhalten gestern? Ja, kurz. Und da hast du gesagt, ich sollte heute nochmal mich melden. Aber jetzt... Ich fange gleich von meiner Geschichte an. Das wohl ich nicht. Egal, erzähl mal. Ja, ich fange gleich von meiner Geschichte an. Ich möchte nur eben schnell meinen Vorredner aber sagen. Mhm. Und zwar wegen dem T-Shirt in der Schule. Er soll es ruhig weiter anziehen. Der Lehrer kann gar nichts machen. Bist du auch der Auffassung? Ja, ich bin derselben Auffassung. Ich habe es selber erlebt. Mhm. Und durch meine Geschichte, die ich gleich erzähle, weiß ich, er kann gar nichts machen, weil wir leben in Deutschland. Wir haben eine freie Meinung. Und ich meine... So sehe ich es auch. Ich habe es selber erlebt und... Jetzt zu deiner Geschichte. Ja, und zwar, es ging ja gestern darum, das Thema, ich schäme mich. Mhm. Und bei mir ist es so, ich schäme mich irgendwie für das, was ich bin oder wer ich bin. Wer bist du denn? Ja, ich bin, ja, wie gesagt, Anfang, ich hatte eine Freundin, ich war 4 Jahre mit ihr verlobt, wir standen kurz vor der Hochzeit und weil ich halt ein rechter Bruder bin, also auf gut Deutsch ein Skin? Ja, bloß noch ein bisschen schlimmer, ich bin einer von der härteren Sorte leider. Und was heißt das? Das heißt, ich bin wirklich schon so schwarze Liste und Pipapo mit drin und... Gehörst du einer Gruppierung, einer Partei an? Ja. Welcher? Das möchte ich lieber nicht sagen, weil ich muss Angst haben. Mhm. Und deswegen, ja, und ich habe früher nicht gemerkt, wo ich da reingerutscht bin. Ist das nur, um das abzuklären? Ich will diesen Namen nicht aus dir rauspressen. Ich habe Verständnis für auch für deine Sorgen. Ist es eine Nazi-Partei? Ja, total. Mhm. Total. Und ich habe damals nicht gemerkt, wo ich da reingeraten bin. Wie alt warst du, als du da reingeraten bist? Ich war damals 15, bei mir anfing. Und ich habe das alles nur so... weil Spielereien noch erfunden. Und wie bist du als 15-Jähriger da reingeraten? Ja, durch Freunde halt, durch der Schule halt. Mhm. Ich bin halt reingerutscht und man ist dann am Wochenende mal ein bisschen zum Übungsplatz oder so und hat mal ein bisschen rumgespielt nur. Und was habt ihr geübt? Ja, was haben wir geübt? Kampftechniken, Schusstechniken, mit Waffen umzugehen, mit Schwertern, mit allem halt. Mhm. Alles, was schön und gefährlich ist. Hast du dieses, was du dort gelernt und trainiert hast, auch irgendwann angewendet? Ja, und das ist es halt. Was hast du gemacht? Ich habe einen Menschen fast umgebracht. Was war das für eine Situation? Es war eine Situation und zwar durch meine Verlobte. Er war Türke und sie hatte mit ihm was angefangen. Mhm. Und das war für mich natürlich das Ende bei mir. Ich bin noch tiefer reingerutscht. und bin immer tiefer reingerutscht. So tief, dass ich nachher nicht mehr wusste, wie komme ich da jetzt lebendig raus. Was hast du mit dem Türken gemacht? Ich habe russisches Roulette mit ihm gespielt und mit einem Trommelrevolver und habe aber dann nachher, wo es darauf ankam, ihn nicht im Kopf geschossen, sondern nur ins Knie. Und von da an fing es bei mir an, nachdenklich zu werden, ob es richtig war oder ob es falsch war. Ich habe dann mehrmals auch versucht, irgendwie auszusteigen. Sag mal eben, was aus dem Mann geworden ist. Ja. Weißt du das? Hast du das weiter verfolgt? Ja, ich habe es weiter verfolgt. Er hat keine Anzeige gemacht, weil meine ehemalige Verlobte ihn davon abgeraten hat. Mhm. Und er ist auch zu keinem deutschen Arzt gegangen, soweit wie ich erfahren habe. Und es war eigentlich auch für beide Seiten gut so. Ist er wieder gesund geworden? Ja, könnte man sagen, ja. Also Probleme hat er schon noch, aber es war für beide Seiten gut so, dass er nicht irgendwie zur Polizei oder zum Arzt gegangen ist, weil sonst hätte er nur noch mehr Stress und ich. Mhm. Und wie gesagt, ich... So, durch dieses Ereignis, durch diesen extremen Gewaltakt, den du ausgeführt hast an diesen Menschen, an dem Mann, kam ein kritisches Denken bei dir in Bewegung? Ja, ich hab dann nächtelang überlegt, ob es richtig ist, was ich da tue, oder ob es falsch ist. Ich habe dann mit einigen Kameraden darüber geredet und habe dann auch gesagt, für mich ist irgendwo der Zeitpunkt gekommen, wo ich irgendwo Schluss machen muss. Mhm. Bevor es schlimmer wird und bevor ich noch Menschen dran glauben müssen. Mhm. Ich habe dann auch versucht auszusteigen und habe dann aber wirklich am eigenen Leibe gemerkt, wie schlimm es sein kann, wenn du aus einer Nazi-Sekte, sage ich mal, aussteigen möchtest. Mhm. Das heißt, du kannst nicht aussteigen und man macht es dir. Ja. Man blockiert es dir. Ja, man blockiert mir alles. Man blockiert mich so sehr, dass ich wirklich nachts hier in meiner Wohnung sitze, wirklich mit der 38er unterm Kopfkissen liegt. Weil es kommen manchmal Morddrohungen, es kommen Drohungen, mein Vater oder meine Mutter, oder es kommen Drohungen, dass man mir so die Karre in den Dreck ziehen will, dass ich gar nicht mehr rauskomme. Und wie ist die Geschichte denn weitergelaufen dann mit deiner Verlobten? So fing ja unser Gespräch gerade an. Ja, meine Verlobte ist immer noch mit ihm zusammen und ist auch gut so, weil für mich wäre es ja nichts mehr, weil ich kann mit einer Frau nicht wieder zusammengehen, die gerade einen genommen hat, wogegen ich bin. Weil das ist. Also ich kann der Frau nur gratulieren, dass sie nicht mit dir wieder zusammengegangen ist. Ja. Ja, höre mal. Ja, klar. Was deine Frau gemacht hat, ist vielleicht moralisch nicht so das Sauberste. Aber was du gemacht hast, dafür gibt es schon gar keinen Ausdruck mehr. Nee, ist richtig. Und ich glaube, du hast, wenn du gestern zum Thema Scham hier angerufen hast, mehr als allen Grund, dich für dich zu schämen. Ne? Das stimmt, ja. Ja, ist richtig. Ist richtig, aber nein. Wie lange läuft jetzt diese intensiven Versuche auszusteigen? Ein Jahr versuche ich jetzt rauszukommen und ich komme nicht raus. Hast du in irgendeiner Weise versucht, dir von außen, natürlich anonym, Hilfe zu holen? Es gibt ja diverse Gruppierungen, die Leuten wie dir helfen können. Nein, ich habe es nicht probiert, weil irgendwie muss ich es selber schaffen. Mhm. Und was machst du vom Beruf? Vom Beruf mache ich momentan gar nichts. Mhm. Ich bin arbeitslos. Ich war Möbelpacker jahrelang im Ausland. Und ja, und jetzt momentan arbeitslos. Nachdem, wie du gerade deine Frau bewertet, deine Freundin bewertet hast, daraus schließe ich, oder es kommt mir so vor, dass du so ganz hundertprozentig eindeutig dich immer noch nicht von all dem distanzierst, was du gemacht hast und was du gedacht hast. Ist das so? Ja, könnte man sagen, weil es ich habe gemerkt, ich habe damit vielleicht einen Fehler gemacht, aber deswegen schäme ich mich auch. Aber du hast nicht vielleicht einen Fehler gemacht, du hast einen fulminanten Fehler begangen. Naja, sagen wir mal so. Du bist in einer Terrorgruppe, Mensch, das musst du dir klar machen. Du bist in einer Terrorgruppe, die Ziele verfolgt, deren Ergebnis wir ja nun alle wissen. Wir wollen jetzt hier keine ideologisch-politische Diskussion anstellen. Ja, das ist ein Teufelskreis. Das ist ein Teufelskreis, wo man wirklich entweder gar nicht rauskommt und wenn man rauskommt, dann nur tot. Dann nur tot, und das weiß ich. Das weiß ich. Und deswegen, ich habe mir jetzt tagelang deine Sendung angeschaut und habe immer überlegt, was ich jetzt machen soll, ob ich mal anrufen soll oder nicht. Und gestern hatte ich dann gedacht, ja, versuch es einfach mal. Wie siehst du denn jetzt deine weitere Zukunft? Willst du es alleine weiter versuchen? Oder bist du schon kurz davor aufzugeben? Ich, sagen wir mal so, ich will es schaffen und ich versuche es auch weiterhin rauszukommen. Aber ich weiß, ich habe vor 2 Jahren gesehen, wie einer auch raus wollte. Und der hat sich lange, lange bemüht, rauszukommen. Und man hat ihn dann, 3 Tage später hat man ihn gefunden. Mit der Kugel im Kopf. Man wusste nicht, ob er es sich selber gesetzt hat oder ob man ihn nie gesetzt hat. Und wärst du interessiert an einem Kontakt zu entsprechenden Gruppierungen, von denen ich gerade geredet habe? Anonym versteht sich natürlich. Ich weiß nicht, ob die mir helfen können, weil... Es wäre immerhin ein Gespräch, es wäre eine Möglichkeit. Ja, schon, aber... Wir würden versuchen, diesen Kontakt herzustellen. Ist das ein Angebot? Ja, doch. Ja? Ja, ich... Aber nur anonym, weil... Natürlich. Das nehme ich sehr ernst, was du gesagt hast. Und das nehmen wir auch nicht auf die leichte Schulter. Für mich ist... Nee, und ich nehme es auch nicht auf die leichte Schulter, weil... ich weiß nicht, für viele wird's vielleicht sich hart anhören, wenn man in meinem Alter schon mit der 38er unterm Kopfkissen liegen muss. Ja. Man wirklich, ja, wirklich ernst. Wir beide verbleiben jetzt so. Und du wirst von uns sehr schnell und bald was hören. Alles klar. Okay. Okay. Viel Glück. Danke. Tschüss. Ciao. 1.27 Uhr und jetzt machen wir eine kleine Pause. Und es geht weiter. Hier ist 1Live Talkradio Domian, heute mit einer offenen Talkradiosendung. Das heißt, ihr könnt anrufen zu jedem Thema, über das ihr euch gerne mit mir hier in der Sendung unterhalten wollt. 01309211, die Telefonnummer und die Faxnummer 01301152. Und ich möchte mich bei den Fernsehzuschauern entschuldigen. Wir vermuten nämlich, das können wir gar nicht sagen, dass wir extreme Störungen draußen haben. Zumindest unsere Monitore hier zeigen das an. man arbeitet daran, aber es ist tiefe Nacht. Ich weiß nicht, ob wir das noch gebacken kriegen. Aber es kommt ja auch auf das an, was hier gesprochen wird. Und ich hoffe, dass der Ton zumindest ganz sauber bei euch zu Hause ankommt. Weiter geht es mit Markus und der ist 27 Jahre alt. Hi. Ja, hallo. Markus, siehst du uns im Fernsehen? Ja, aber ganz schlecht. Auch eine Störung, ne? Ja, das sind so einzelne Bildpigmente, also ganz schlecht. Es sieht ganz bunt aus im Moment hier. Ja, richtig, genau. Oh, ja. Na dann, dein Thema. Also mein Thema wäre Aussteiger. Aussteiger, woraus? Aussteiger aus dem Leben in Deutschland, sage ich mal. Willst du das? Also ich habe also vor, so meine kompletten Zelte hier abzubrechen und ab nach Amerika zu gehen. Was heißt Amerika? In die USA? In die USA, ja. In die USA. Und, Warum? Warum? Ist doch schön hier, ja, oder? Im Prinzip schon, da stimme ich dir voll zu, ja. Warum? Der größte Grund ist auf jeden Fall bestimmt mal der Frust, den ich zurzeit hier habe, ja. Was ist das für ein Frust? Also von wegen, wie soll ich sagen, der gesellschaftlichen Druck einfach. Mhm. Beispielsweise bei meiner Arbeitsstelle. Ja, was arbeitest du? Ich bin in einem Großhandel tätig. Mhm. Ja, also als Lagerist, mehr oder weniger. Ja. Egal. Wenn man also zum Beispiel weiterkommen will oder irgendwie sich fortbilden will und so weiter, dann wird man von den Kollegen mehr oder weniger diskriminiert. Ich meine, ich bin selbstbewusst und alles, gell, aber es ist einfach vorne rum, ist immer alles schön, ambiert sich und so weiter. Aber wenn man denn, was weiß ich, wirklich weiterkommen will, ja, dann wird man von anderen mehr oder weniger in die Pfanne gehauen. So nach dem Motto. Das ist wahr? Ist das wirklich wahr? Ja. Also nur, wenn du dich weiter qualifizieren willst, wirst du in die Pfanne gehauen von deinen Kollegen? Ja, ja, ja. Das ist aber, ich möchte auch jetzt nicht nur in meinem Betrieb, sondern bestimmt auch in einigen anderen, ja. Ist das Erste, was ich höre? Und vielleicht so ein Sonderfall doch in deinem Umfeld? Meinst du, dass das ein gesamtgesellschaftliches Phänomen in Deutschland ist? Glaube ich nicht. Ach, nehme ich jetzt doch mal an, ja. Okay, mein Lass okay, mal dahingestellt. Auf jeden Fall, das ist eine Sache, die dich schon mal sehr stört und sehr ärgert. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Was noch? Und zum Zweiten mal, warum? Ich bin also jetzt 27, ja. Ich habe schon öfters mal mit dem Gedanken gespielt, ja. Und ich sage mal, wenn man das machen wollte oder machen will, dann ist also mit 27, sage ich mal, die höchste Zeit. Ja. So. Und deswegen, abenteuerlustig bin ich, anpassungsfähig und so weiter, was alles dazu gehört, ja. Ja. Neben diesem Grund, den du gerade geschildert hast, gibt es sonst noch was, wo du dass du sagst, also das gefällt mir nicht, da muss ich weg jetzt? Ja gut, ich sag mal, so im Speziellen nicht so, dass ich es hier nicht aushalte. Das heißt auch nicht, dass ich jetzt dann für ewig in der USA bleibe. Mhm. Ja, das kann ja genauso sein, dass ich da mehr oder weniger auch auf die Kann Haus sein. Falle, ja. Das Leben da ist, weiß Gott, nicht rosig, ne? Und leicht. Genau, das ist halt also, so. Du fühlst dich nicht so richtig wohl im Moment. Das sei es ein Grund, wahrscheinlich gibt es auch noch irgendwelche anderen Sachen. Jetzt willst du in die USA. Was willst du da machen? Also ich habe da seit längerem eine Brieffreundschaft. Mhm. Die hat sich ergeben durch eine Ahnenforschung, die ich mal betrieben habe. Mhm. Und da habe ich also seit 2 Jahren eine Brieffreundschaft. Und die haben mir also, das ist eine komplette Familie, und die haben mir also angeboten, ich kann jederzeit kommen. Mhm. Und von wegen, die würden sogar eine Arbeit beschaffen, aha, was auch Voraussetzung ist, ja, dass man erstmal von der Green Card und so weiter drüben bleiben darf. Ja. Und Wohnung und so weiter würde mir also erstmal gestellt werden. Also ich habe also auf jeden Fall mal eine Anlaufstation. Was wichtig ist und was interessant ist. Ne? Ja. Wie konkret ist es denn jetzt? Wann planst du es denn so genau? Also das ist jetzt noch zu meinem... Das ist auch eine finanzielle Sache, gell? Und das ist jetzt so, ich habe ein Haus vor 4 Jahren gekauft, mhm, ein kleineres Häuschen, und das habe ich jetzt gerade zum Verkauf angeboten. Mhm. Das ist jetzt alles im Laufen, und wenn es jetzt also mehr oder weniger alles klappt mit Notar und so weiter, müsste in 2 Wochen der Notartermin sein, ja? Ja. Und das habe ich eben auch so angesetzt, dass ich ein bisschen mit Gewinn natürlich das Ding verkaufe. Also es kann sein, dass du im Sommer, Spätsommer abhaust. Das ist gut möglich. Das also rein möglich. Theoretisch, ich sage mal, in 2 Wochen, wenn es alles über der Bühne ist mit Notar, also mit dem ganzen Verkauf und ich mein Geld habe. Markus. Ja, also rein theoretisch in 4 Wochen könnte es losgehen. Ja? Dann hoffen wir alle, dass du nicht auf die Schnauze fällst in den USA, ja, dass es dir da besser geht, dass du da in ein netteres und besseres Umfeld kommst, ja, und vielleicht wirklich ein ganz neues Leben anfängst und doch da auch bleiben kannst, wenn das deine Geschichte ist. Viel Glück, alles Gute. Alles klar. Tschüss, Markus. Tschüssle. Tschüssle, wie nett. Ramon, 22. Ja, hallo Jürgen. Hi. Hi. Also mein Thema sind die Dinge des Alltags sozusagen. Also es geht um Folgendes. Ich habe mich vor etwas längerer Zeit bei einem regionalen privaten Fernsehsender beworben als Moderator. Aha. Und jetzt bin ich also zum Casting geladen. Casting, das ist so eine Art Probesendung. Ja, genau. Und soll jetzt da also vor laufender Kamera etwas vorspielen, das ich auch im täglichen Leben mache. Vorspielen? Irgendwas? Ja, irgendwas. Also ich habe jetzt gedacht, ich frage jetzt vielleicht mal dich, ob du da irgendwie eine Idee hättest, weil so Freundes- und Bekanntenkreis, die helfen mir also nicht sehr weiter. Wir sind jetzt mittlerweile so weit, dass ich irgendwie eine Banane essen soll und mir dann die Schale auf den Kopf klatsche. Das war bis jetzt die beste Idee. Und ansonsten stehen wir eigentlich alle irgendwie auf der Leitung. Es ist aber auch eine seltsame Casting-Aufgabe. Du sollst etwas spielen vor laufender Kamera, was du im Leben sonst auch so machst. Ja, für was für eine Art von Sendung ist das denn ein Casting? Ja, das soll eine Sendung für junge Leute werden. Also ja. So Art Regionalreport über Szene und Disco. Also es geht um Themen, man interviewt auch Leute. Ja, und ganz also genau. Ein Magazin dann. Ganz genau, ja. Ja. Ja, was kann man denn da machen? Was machst du denn am liebsten? Was mache ich am liebsten? Naja, Fernseh schauen, ja. Ja, du kannst ja schlecht vor der Kamera spielen, wie du was machst du beim Fernsehen schauen? Ja, ich weiß nicht, ich schneide mir die Zehennägel oder ich schneide mir die Fingernägel oder... Ja, das ist doch schon mal ganz lustig. Ja. Auf die Idee kommt wahrscheinlich sonst niemand, wenn du dann vor der Kamera deine Zehennägel schneidest. Ja, also... Ist so die Frage, wie ästhetisch das dann der Redakteur findet oder der... Und ob das dann irgendwann eventuell mal umsetzbar ist in dieses Sendung. Also ich sage, wir stehen also total auf dem Schlauch alle miteinander. Ne? Wann ist denn diese Sendung? Dienstag in zwei Wochen. Dienstag in zwei Wochen. Wie lange sollst du dich da produzieren? Ja, also davon ist also nichts, ist also nicht die Rede, wie lange es gehen darf oder gehen soll. Es soll aber allerdings ohne Worte sein. Also alles ohne Worte. Ach, das auch noch? Ja, also ich habe drei Aufgaben und die eben diese Aufgabe ist die dritte und die ist dann ohne Worte. Das ist eine gute Frage. Was macht man da? Ich finde es eine ziemlich dusselige Aufgabe, das mal vorweg gesagt. Aber wenn die nun mal so ist, dann ist die so. Mhm. Ich weiß nicht, ob man da nun ein Talent erkennen kann, wenn du ohne Worte da irgendwas machen sollst. Ja. Rasier dich doch vor der Kamera. Ja, für einen 3-Tage-Bart brauche ich ca. 5 oder 6 Tage. Also das... Putz dir die Zähne, oder was kann man alles ohne Worte machen? Ich weiß ja, also es ist auch... Putz dir die Zähne und schneide dir die Zehennägel. Das ist so abgefahren, wenn sie das gut, vielleicht finden sie das ja total super und nehmen dich sofort dann. Ich wette, hab da keine super Idee, Ramon, keine Ahnung. Also gut, ich berufe mich dann auf die... Mach irgendwas also, ganz Blödes. Wenn die so eine blöde Aufgabe stellen, kannst du auch was völlig Durchgeknalltes machen. Also gut. Okay. Ich probier's einmal. Vielleicht sieht man dich ja dann in irgendeinem Programm demnächst. Vielleicht sitze ich ja mal auf deinem Platz, haha. Wer weiß, ja. Also Jürgen, Ramon, viel Glück, tschüss. Jo, ciao, ciao. Jojo. Hallo? Du heißt Jojo, ne? Ja. Und du bist wie alt? 15. Hallo. Guten Morgen, Domian. Na? Du hast ja angerufen. Ja. Warum? Ja, weil ich deine Sendung erstmal gut finde, also ein Lob an dich. Hey, danke. Ich bin, glaube ich, die erste 15-Jährige, die hier jetzt bei dir anruft heute. Heute ja, sonst haben schon viele. Okay. In dem Alter angerufen. Ich habe gestern schon versucht, bei dir anzurufen, aber es hat nicht geklappt. Also ich habe so ein kleines Problem. Ich bin zuerst 15, aber mich belastet es schon sehr. Also gestern ging es ja um das Thema Scham, ne? Ist das ja auch dein Hauptthema dann heute? Ja, schon so. Also ich schäme mich für meinen Körper und ich hasse mich eigentlich. Ich kann mich überhaupt nicht ausstehen und so. Bin auch nicht selbstbewusst und so, ja. Klingst aber ganz selbstbewusst. Ja, jetzt schon ein bisschen, aber sonst... Klingst überhaupt nicht schüchtern. Ach. Echt? Also wirklich, ich habe mit so vielen Leuten hier schon gesprochen und das merke ich schon, wenn jemand schüchtern ist oder wenn ja, jemand... Ja, manchmal rappel ich mich auf. Jetzt erzähl mir doch erstmal, warum du dich nicht schön findest. Ja, also ich bin immer mit Freundinnen unterwegs und die sehen natürlich perfekt aus, sind gut gebaut, sind auch so fraulicher, sind zwar jünger als ich, aber sind fraulicher gebaut und so. Und haben auch schon Freunde und das habe ich halt alles noch nicht so. Naja, also man muss ja auch nichts überstürzen. Du bist ja noch keine 25. Du bist ja erst 15. Ja. Das kann auch dann erst mit 16 oder 17 kann der erste Freund kommen und das ist auch völlig in Ordnung. Und mit 15 macht man ja auch körperlich auch noch einige Entwicklungen durch. Vielleicht siehst du in 2 Jahren super weiblich aus und bist so wirklich die knallige Frau. Wer weiß. Ja, vielleicht aber auch nicht. Ich meine, sag mir mal ganz konkret, was dir an deinem Körper missfällt oder wo du denkst, das ist nicht so mein Geschmack. Also, ich weiß nicht, also mein Gesicht geht gerade noch so, aber... Das geht noch. Ja, schade, dass ich dich nicht sehen kann jetzt. Ja, ich kann nicht sehen. Ja, das weiß ich. Ja, also ich weiß nicht, also Brüste habe ich noch nicht so arg, aber vielleicht kommt es ja noch. Kommt aber noch. Und ich habe ein bisschen Übergewicht, also ich bin so voll schlank und das regt mich ganz schön auf. Ja. So. Sag mir mal dein Gewicht und die Größe. Ich bin 1,62 Meter und wiege 57. Naja, ist so ein bisschen mollig, ne? Aber, ja, nicht, aber nicht schlimm. Ja, für mich schon so, weil ich weiß auch nicht, es belastet mich auch so. Und ja. Also mit dem Gesicht bist du zufrieden, ist ja schon mal wichtig. Die Brüste, die werden schon noch ein bisschen wachsen, sage ich mal, glaube ich auch. Und es ist natürlich auch so eine Sache, dass man, wenn man 15 ist, in den nächsten, so in den darauffolgenden Jahren, auch vielleicht nochmal so aus dem herauswächst, was du jetzt sagst, ich bin etwas übergewichtig. Das kann sich auch noch verlieren. Ja, vielleicht schon, aber ich weiß nicht, ich wäre so gern selbstbewusst, aber das bin ich nicht, weil auch in der Schule sag ich mich so ab und bin halt so... Oh, weißt du, Jürgen, was ein ganz großer Fehler ist? Ja. Dass man sich immer, wenn man so nicht so ganz zufrieden ist mit sich selbst, immer die tollsten Typen zum Vorbild nimmt. Jetzt in deinem Fall wahrscheinlich Frauen, die perfekt nach deiner Auffassung nach gebaut sind. Und dann ist man immer frustrierter, wenn man dann die sieht und an sich dann runterguckt und sagt und sieht, dass man selbst nicht so ist. Sieh doch mal die Sachen an dir, die du einigermaßen gut findest. Also mit dem Gesicht, das ist doch schon mal ganz toll. Das ist doch die halbe Miete, wenn du ein nettes Gesicht hast. Ja, wirklich. Und sehe nicht immer nur die negativen Seiten, sondern eben auch das bisschen Positive, was du jetzt so meinst, an dir zu haben. Und setz einfach auch noch ein bisschen auf den Faktor Zeit. Da wird sich schon noch einiges tun bei dir. Mhm. Und lass dich nicht so runterziehen, von wegen, die anderen sind hübscher als ich. Du bist wahrscheinlich, ich könnte fast schwören, bist du auch ein sehr attraktives Mädchen für dein Alter und für deine Entwicklung. Ach, Dankeschön. Und du bist richtig selbstbewusst. Wer so offen hier reden kann, vor so, so vielen Menschen, der ist schon ganz schön mutig. Ja, das würde vielleicht manch eine Freundin von dir, die schon dicke Busen hat, sich vielleicht gar nicht trauen. Ja, ich habe mich auch so ein bisschen zusammengerappelt und habe gedacht, oh, ich muss ihn jetzt anrufen, weil ich konnte mit keinem reden. Ja, mit dir kann man gut reden. Also ich finde dich sehr nett. Ich dich auch. Und Kopf hoch, ja. Ne? Brust raus und raus in die Welt. Und mit den Jungs, das wird auch schon noch kommen, Jojo, bin ich sicher. Kein Stress, lass dich dein Bus nicht unter Stress setzen. Okay. Und wenn es noch ein Jahr dauert. Und dann ist es umso schöner. Okay. Tschüss, alles Gute. Danke, tschüss. Ralf, 28. Hallo? Mhm. Hallo Ralf. Ja, hallo Domian, grüß dich. Also, du heißt ja gar nicht Domian mit Vornamen, richtig? Du heißt eigentlich? Ich heiße mit Vornamen Jürgen. Jürgen. Aber ich stehe nicht so auf Jürgen und deshalb sagen fast alle Leute Domian zu mir. Du kannst es aber sagen, wie es dir besser von den Lippen geht. Okay, Domian ist schon okay. Okay. Ja, mein Thema ist ein Stück ernst. Mhm. Es geht darum, mein Freund, mein Lebensgefährte, mit dem ich 3,5 Jahre zusammen war, ist letztes Jahr im April an den Folgen von AIDS verstorben. Mhm. Und damit komme ich nicht so ganz klar. Mhm. Also es ist zwar jetzt schon über ein Jahr her, mhm. aber irgendwie, wie soll ich das sagen, ich kann irgendwie nicht so richtig loslassen und ich habe jetzt irgendwie so das Gefühl, ich bin zwar erst 28, aber das war die große Liebe meines Lebens und nun kommt auch keine mehr. Mhm. Es war eine sehr große Liebe. Ja. Ja. Also die Gefühle, die er bei mir hervorgerufen hat und ich auch bei ihm, waren schon sehr stark und sehr viel. Also ich kann mir fast manchmal keine Steigerungen vorstellen. Ja. Und du hast ihn dann auch bis in die letzte Minute hinein begleitet. Ja, er ist in meinem Arm gestorben. Ja. Also ich war die letzten 2 Stunden bei ihm. Und irgendwie, ich habe so ein bisschen Angst, also die Angst davor, nie wieder diese Gefühle haben zu können mit jemand anders. Sprich, so nach dem Motto, den Rest deines Lebens bleibe ich so ungefähr, okay, allein werde ich nicht bleiben, aber ich werde das nicht mehr erreichen. Andererseits wiederum die Angst, wenn ich das dann doch wieder nochmal erlebe, dass Ralf, er hieß auch Ralf, nicht mehr den Stellenwert einnimmt in meinem Leben, den er hatte. Das glaube ich nicht. Und dem ich ihn geben möchte. Das glaube ich nicht, Ralf. Ich glaube, also erstmal bedarf es vielleicht auch einer sehr langen Trauerzeit. Die ist ja eigentlich noch nicht so sehr lang, bevor man so, zu einer solchen Sache, die so, so tief, das ist ja das wahrscheinlich das Gravierendste, was bisher in deinem Leben passiert ist. Ja. Ne? Vermute ich. Bis man da Abstand gewonnen hat. Und selbst wenn du in ein paar Jahren einen Mann treffen solltest, den du ebenso oder auf eine andere Weise, vielleicht sogar intensiver, ohne es jetzt höher zu bewerten, lieben solltest, so wird Ralf, bin ich ganz sicher, einen ganz besonderen Stellenwert immer in deinem Leben in der Erinnerung haben. Immer. Das denke ich mir von der Theorie her auch. Also das sage ich mir auch schon seit längerer Zeit so. Und ich meine, ich habe ja auch von seiner Krankheit gewusst. Das heißt, die Trauerphase hat ja schon, sagen wir mal, viel früher begonnen. Jetzt bin ich einfach so hoppla hopp unter den Fingern einfach weggestorben, sondern ich wusste das, ja. Das macht so den Tod nicht unbedingt besser, sondern er macht ihn einfach anders. Von der Theorie her weiß ich das auch. Ich werde ihn nie vergessen und er wird immer seinen Stellenwert haben und es sollte parallel laufen und so weiter und so fort. Theorie, gut und schön. Aber ich krieg's in der Praxis einfach nicht hin. Natürlich habe ich Leute kennengelernt, ich gehe raus, ich lerne Männer kennen. Du kriegst es nicht hin, aber du hast ja bisher auch noch keinen Mann gefunden, der ihm das Wasser reichen könnte. Ja, ich weiß nicht. Es waren sicherlich Männer dabei, die auch bei mir Gefühle hervorgerufen haben. Und ich war vielleicht auch mal bis zum gewissen Grade verliebt, aber ich habe immer gemerkt, das kann es nicht sein. Und es ist einfach nicht Ralf. Und ich liebe ihn einfach so abgöttisch noch. Das ist. Aber ich wiederhole das nochmal. Das braucht mit. Also wenn ich mich da hineinversetze, ich habe so etwas Schreckliches noch nicht erlebt. Aber ich glaube, dass ich da auch sehr, sehr lange Zeit brauchen würde, um einen, ja, ich sag mal, einen gesunden Abstand gefunden zu haben. Das ist noch so frisch. Denkst du, also manchmal denke ich mir, der Zeitraum wird so lange sein, bis ich wahrscheinlich irgendwann mal sterbe. Also nein, das glaube ich nicht. Ich glaube das nicht. Ich weiß nicht, ob ich drüber wegkomme. Ich habe das gerade auch mit so einer Entschiedenheit gesagt, dass ich glaube, dass er einen ganz besonderen Platz in deinem Herzen behalten wird. Auch wenn jemand anderes da ist, den du ebenso liebst. Das erinnert mich an, wenn ich an meine Lieben zurückdenke, an die Menschen, die ich wirklich groß geliebt habe. Und ein Fall liegt 10 Jahre zurück oder 15 Jahre zurück. Diese Zeit ist vergoldet in meiner Erinnerung. Und da kommt nichts Neues, auch wenn jetzt eine neue Liebe kommt, die auch gewaltig ist, die wird diese vergoldete Zeit in meiner Vergangenheit niemals angreifen können. Und so denke und stelle ich mir das bei dir auch vor. Ich denke mal, wenn eine Beziehung auseinandergeht, weil es halt nicht funktioniert, aus welchen Gründen auch immer, und diese Person natürlich dann noch lebt, wie das ja normalerweise in den meisten Fällen so ist, dann hat man auch Gründe. Dann sagt man, okay, die Beziehung hat aus den und den Gründen nicht funktioniert. Man hat ja seine rationellen Gründe dafür. Und man meistens oder oft wird man dann nachher noch mit dieser Person konfrontiert und dadurch kann man Abstand von ihm gewinnen. Wenn der Freund einfach unter den Fingern wegstirbt und du eigentlich keinen rationalen Grund dafür findest, dann fängst du unheimlich an, ich weiß es auch, diese ganze Beziehung und die Zeit zu idealisieren. Natürlich. Ich rufe mir immer wieder mal die negativen Sachen hervor, die auch in dieser Beziehung waren, ganz bewusst, um eben nicht die ganze Zeit zu idealisieren, aber trotzdem sind die Gefühle so stark und ich weiß es einfach. Aber trotzdem habe ich aber auch gerade schon rausgehört, dass du nun dich auch nicht vollkommen eingeigelt hast, sondern auch rausgehst und auch auf Menschen zugehst und auch neue Bekanntschaften schließt, was ja auch in Ordnung ist. Ich weiß, dass es immer für Trauernde, wenn man Trauernden sagt, es gibt auch eine Zeit danach und vielleicht sogar eine glückliche Zeit wieder, dass für denjenigen, der in der Trauer drin steckt, fast nicht begreifbar ist. Aber das Leben beweist, dass es das gibt. Und du bist ja auch noch sehr jung. Und ich könnte fast schwören, dass es wieder eine, vielleicht erst in ein paar Jahren, aber dass es wieder für dich eine ganz große Liebe gibt. Ohne die Liebe zu deinem Ralf zu beschädigen. Ich meine, die Männer, die ich jetzt so kennengelernt habe, da sind dann schon auch welche dabei. Da habe ich aber dann das schlechte Gewissen, weil ich noch viel über Ralf reden möchte. Okay. Diese Leute, die ihn auch nicht gekannt haben, andauernd mit ihm zu konfrontieren. Diese neuen Leute immer mit meiner Trauer zu konfrontieren, vielleicht, mit meinen Problemen, weißt du, wenn, und mit meinen. Ich verstehe, wenn du auf den richtig tollen Mann triffst, der dich von Herzen tief liebt, der wird das verstehen und der wird das sicherlich auch eine ganze Weile auch akzeptieren, dass das wichtig für dich ist. Und solange die Leute es nicht akzeptieren, dann sind sie es halt auch nicht. Was ich dich gerade noch fragen wollte, Ralf, und abschließend, bist du denn auch infiziert? Nein, ich bin negativ. Ja. Also weil für mich gibt es eigentlich seit meiner Pubertät, bis auf vielleicht zwei Ausrutscher damals, als das Thema AIDS noch nicht so publik war, nur safer Sex. Ja. Und auch durch die ganze Beziehung hindurch. Und das werde ich auch mein ganzes Leben hin weiter so durchziehen. Ich wünsche dir von Herzen viel Glück, Ralf. Danke, Domian. Tschüss. Ciao. Denise? Hallo? Oder Dennis, ne? Ja. 21 Jahre. Genau. Hi. Hi. Mein Thema ist heute Indien. Indien? Indien, genau. Und zwar war ich jetzt vor 4 Wochen da und habe meinen Vater da besucht. Mhm. Und ich war da in Pune. Und in Pune ist ja auch der Ashram. Ja. Da, wo die ganzen Sannyasis sind und so. Und da wollte ich einfach mal darüber reden. Und zwar gibt es halt die Vorurteile von wegen, das ist auch so eine Sekte und die laufen da mit den roten Roben rum und so. Mhm. Und da wollte ich einfach mal klarstellen, dass das keine Sekte ist. Was ist es denn? Das ist einfach das größte Meditationscenter der Welt. Mhm. Da kommen einfach die Leute aus aller Welt und da können sie meditieren. Da können sie irgendwelche Gruppen machen, sich hypnotisieren lassen, aus der Hand lesen lassen, Astrologie-Sessions. Naja, und dann können sie wieder nach Hause fahren. Ja. Und man muss kräftig hinblättern, ne? Umsonst ist es nicht. Umsonst ist es nicht, nee. Was, hast du so eine Meditation oder einen Kurs mitgemacht? Also ich habe einmal so eine Astrologie-Session gemacht. Eine Astrologie-Session? Genau. Ah, was macht man da? Ja, man meldet sich da vorher an, dann geht man da hin, redet mit so einer Person. Ja. Dann gibt man seine ganzen Daten ein, wann man geboren worden ist, die Uhrzeit, die genaue Uhrzeit. Mhm. Und dann wird so ein persönliches, so eine, wie heißt denn das jetzt? Naja, also es wird irgendwas da zum Thema Astrologie wahrscheinlich befragt und irgendwas konstruiert. Und was kostet denn so ein Kurs? Also der hat jetzt 30 Mark gekostet, das war 1 Stunde lang. Mhm. Was hast du noch gemacht da? Dann habe ich Healing Hypnose gemacht. Das ist über Hypnose, das ist so ein Trance-Zustand. Mhm. Und da bespricht man dann irgendein Problem und da wird dann versucht halt über diese Hypnose das Problem zu beseitigen oder zu heilen. Mhm. Haben diese Leute dort in irgendeiner Weise versucht, dich an sie zu binden? In irgendeiner Weise vielleicht auch versucht zu missionieren? Nein, überhaupt nicht. Die haben mich gefragt, wie oft ich schon hier bin und ob ich das erste Mal da bin. Dann habe ich erzählt, ja, ich bin das erste Mal da und so. Dann haben sie mich gefragt, wie es mir da gefällt. Habe ich gesagt, ja, also ich bin jetzt erstmal hier, guck mir das alles an, mach dies und das mal mit. Und wenn mir das ganz gut gefällt, naja, dann komme ich vielleicht nochmal dahin. Also das muss ich sagen, also dass man den Backwangs, wie man sie früher nannte, das wohl nicht vorwerfen kann, dass sie auf die Straße gehen oder die Leute irgendwie anquatschen und versuchen dann in ihre Fänge zu kriegen, das machen sie nicht. Etwas gegen Gurus und mir war es immer schleierhaft, wie man einen Menschen anbeten kann, der mit seinen 60 oder wie viel weiß ich, Rolls-Royce da ständig durch die Welt fuhr. Aber wenn es denn zum eigenen Glück und zur eigenen Seelenharmonie beiträgt, ist es ja in Ordnung. Naja, eine der, gefährliche Sache ist es der, bestimmt nicht. Der lebt ja nun nicht mal. Der nicht lebt mehr. Ja noch nicht mehr. Mhm. Und ich habe ja jetzt auch so gar keinen Bezug zu diesem Osho, so heißt er ja. Und ich habe auch noch überhaupt gar keine Bücher oder so gelesen. Ich habe mir das einfach mal angeguckt. Du fandst es in Ordnung und würdest das durchaus wieder mal machen? Ich würde auf alle Fälle nochmal hinfahren, ja. Mhm. Also man lernt da auch eine Menge Leute kennen aus aller Welt und so, kann mit denen quatschen und die kommen auch öfters hin. Mhm. Aber es ist jetzt nicht so, dass du auch Kontakt in Deutschland zu dieser Szenerie suchst, oder doch? Nein, eigentlich nicht. Also das ist eine reine Dienstleistung gewesen, die du da in Anspruch genommen hast. Genau. Ja. Danke für deinen Anruf. Alles klar. Alles Gute, tschüss. Der Hansi ist dran und er ist 30. Hallo Jürgen. Ja, Hansi. Mein Thema ist der deutsche Schlager. Sehr schön, da unterhalte ich mich sehr gerne mit dir drüber. Oh ja. Ja, wirklich. Mhm. Du bist ein Fan. Ja, und zwar von Demis Roussos. Ja. Es ist also sehr schwer, den mal persönlich sehen zu können. Ich habe den ewig nicht mehr gesehen. Schon auch nicht mehr. Tritt der überhaupt noch auf? Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Ich habe gerade überlegt, was war sein größter Hit? Goodbye, my love, goodbye. Goodbye, my love, goodbye. Mhm. Ja. Es gab aber noch was, ne? Irgendwas? Ja, My Friend the Wind. Wie? My Friend the Wind. Ja. Und der Titel wie Schön wie Mona Lisa. Schön wie Mona Lisa, genau, ja. Das lag mir auf der Zunge. Warum Demis Roussos? Ich weiß es nicht. Also ich war noch sehr jung, so 15 Jahre. Ja. Da bin ich mal mit meinem Vater essen gegangen und da spielte dieses Lied unter dem. Mhm. Nur noch die Musik und nichts anderes. Über Demis Roussos hinaus, wen magst du noch? Ja, so, alle deutsche Schlager, quer durch den Garten. Also eher die alten Geschichten oder auch das, was im Moment so geboten wird? Nee, eher die 70er Jahre. Die 70er Jahre, mhm. Mhm. Bist du einer so von der Sorte, da gibt es ja viele mittlerweile, die den deutschen Schlager sehr mögen, aber dennoch auch auf Punk stehen oder auf Techno? Nee, und also, nee. Das nicht? Nee. Also du bist ein richtiger, verwurzelter Fan. Du magst, wenn, dann auch nur diese Art von Musik. Warum? Warum? Ja, weil erklär es uns. Das ist so beruhigende Musik. Ja. Das ist also, wenn ich also mal Frust habe oder so, ja, dann setze ich mir einen Kopfhörer auf und dann kann ich mir den 2-3 Stunden in eins durchziehen. Ja. Ist das so, auch dass du da so eine Romantik erlebst, ja, durch den Schlager? Ja. Mhm. Auch eine Ablenkung von dem Problem des Alltags? Ja. Ne? Mhm. Ja, das beansprucht der Schlager ja auch. Mhm. Ne? Kannst du verstehen, dass viele dennoch die Nase rümpfen und sagen, das ist total trivial, das ist billiger Schrott? Mhm. Kannst du das verstehen und was sagst du dazu? Ja, sowas muss man einmal live gehört haben. Ja. Sowas muss man einfach mal gehört haben. Wie stehst du denn zu den Leuten, so wie Gildo Horn beispielsweise? Es gibt ja viele, die... Ja, ich rufe aus einer Stadt an, wo der schon sehr oft war. Aha. Ich habe ihn leider noch nicht sehen können. Aber er ist auch ziemlich scharf. Das gefällt mir auch sehr gut, was er macht. Ja. Hansi! Ja. Ein deutscher Schlagerfan und du guckst immer die ZDF-Hitparade. Immer, ja. Immer, jedes Mal. Ich habe mit den Uwe schon telefoniert und habe mich da schon im Mund fusselig geredet. Warum? Dass er ihn mal einladen wollte, solle. Hat er erzählt, wie es ihm geht oder was er macht? Nein, er hat erzählt gar nicht. Er hat nur erzählt, dass er ihn mal als Spezialgast einladen will. Ja. Aber es ist immer noch nicht passiert. Lass uns doch noch abschließend über die ZDF-Hitparade plaudern. Jo, gerne. Also ich kenne sie, muss ich gestehen, eigentlich nur noch sehr gut aus den Zeiten, als Dieter Thomas Heck sie moderiert hat. Das ist auch schon 10 Jahre her. Das ist noch länger her, glaube ich. Ne? Ja. Dann gab es, wie hieß der dann, der Nachfolger? Victor Worms, genau, und dann der Uwe. Mhm. Wen findest du am besten? Immer noch den Uwe. Den Uwe. Mhm. Das ist dein Favorit. Ja. Lieber Hansi, ja, viel Spaß mit dem deutschen Schlager. Ja, alles klar. Bye, bye. Bye, bye. Tschüss. So, jetzt haben wir noch den Christian, der ist 28. Ja, hallo. Hi. Hallo Jürgen. Also erstmal Kompliment an deine Sendung. Danke. Ich finde die ganz toll und ich muss dazu sagen, ich hoffe, dass sie bald auf 2 Stunden erweitert wird. Es steht nicht zur Diskussion im Moment, aber was nicht ist, kann ja vielleicht noch werden. Kann vielleicht noch werden. Ja. Ich hoffe es. Also, ich möchte eine Liebeserklärung abgeben. Aha. Und zwar hoffe ich, dass die Miriam gerade zuhört. Miriam. Also alle Miriams, jetzt die Ohrenspitzen, ja. Ja, ist 25 Jahre alt. 25? Also ich bin 28, ich glaube, das hast du schon gesagt. Ja. Und ich habe mich vor 2 Wochen in sie verliebt. Das Kuriose an der Sache ist, dass ich sie bisher erst einmal gesehen habe und einmal erst wieder gesehen habe und ja, dass ich sie total toll finde. Wo lebt Miriam? Miriam lebt in Köln, genauso wie ich auch. In Köln. Und du meinst, dass sie dich jetzt schon so erkannt hat? Oder musst du noch irgendwas sagen, damit es bei ihr klickt? Das ist also der. Ich glaube, also ich sage dazu, dass ich sie im Übernacht kennengelernt habe. Das ist eine Kölner Diskothek. Ich glaube, die kennst du auch. Ja, die kenne ich auch. Ja, und da habe ich sie, wie gesagt, vor 2 Wochen kennengelernt. Ich bin dorthin gegangen und war hinten an der Theke und habe rein zufällig da hinter ihr gestanden, habe mir ein Bier bestellt und dann hat sie sich zufällig umgedreht und ich habe einmal in ihre Augen geschaut und habe mich total verknallt in sie. Ihr habt noch keine Worte miteinander geredet? Doch, natürlich, vor 1 Woche, da haben wir uns dann wieder gesehen. Dann habt ihr euch wieder gesehen und habt dann noch richtig geredet miteinander? Ja, natürlich, da haben wir dann 6 Stunden miteinander verbracht. 6 Stunden? 6 Stunden, ja, wir haben nicht miteinander geschlafen, aber wir haben uns sehr gut unterhalten. Und ich habe jetzt versucht, sie am letzten Donnerstag wieder zu erreichen telefonisch. Das hat nicht funktioniert, aber heute Abend habe ich mit ihr telefoniert und wir treffen uns am kommenden Sonntag wieder. Also Miriam, Christian ist total in dich verknallt. Ja. Er liebt dich über alle, über alles. Ja, über alles. Über alles. Kann man so sagen, ja. Vielleicht und hoffentlich hat sie es gehört. Christian. Wir sehen uns hoffentlich am Sonntag wieder und ich wünsche dir alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Ja, ciao. So Leute, das war's für diese Woche. Danke an mein Team, Gerald Baas, Wolfram Spikowski, Silvia Liebsch, Leo Scholten, Markus Liebetanz, Jörg Gänse, Katrin Heckmann, Tom Andreas, Marco Rösseler, Petra Grutzmann und Elke Pulz. Unser Thema nächste Woche, Dienstag auf Mittwoch, lautet: Bei uns hat die Frau die Hosen an. Ach, den Rest erzähle ich euch nächste Woche. Ich wünsche euch ein sehr schönes Wochenende, ein schönes Maiwochenende mit viel Sonne und freue mich auf die Nacht von Montag auf Dienstag. Bye bye. Ciao.